willkommen bei einer neuen Folge Nachos und Popcorn mit Laura, Jürgen und mir, Tim. Ja. Hallo. Genau, übliche Verwirrung am Anfang des Podcasts, wenn ich genau weiß, wer wann was sagen soll. Aber wir haben es ja geschickt umgangen. Liebe Kinder, was habt ihr denn so gesehen diese Woche? Was könnt ihr Schönes berichten? Was hat euch bewegt? Jürgen, willst du? Ja, also wir waren ja alle im Kino, also quasi wie abgesprochen, und das werden wir ja auch gleich zum Thema haben. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen gesehen, die ich nicht uninteressant finde. Ich habe mich heute mal an The Crown gewagt. Das hat ja sehr lobend erwähnt, und man muss so ein bisschen, sagen wir mal, Durchhaltevermögen haben. Aber die Serie kann was aus meiner Sicht. Also ich habe die ersten 3 Folgen jetzt gesehen. Und werde mir das auch weiter angucken, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch gesehen The Expanse. Das kannte ich überhaupt gar nicht und sah aber für mich einfach interessant aus. Und auch das hat mir sehr gut gefallen. So Science Fiction spielt im Zusammenhang mit die Welt, also die Erde, ist nicht mehr die alleinige Heimat der Menschheit, sondern die haben sich mittlerweile auf den Mars ausgebreitet. Dort gibt es eine Kolonie. Und es bahnt sich ein Krieg an zwischen dem Mars und der Erde um, wie könnte es anders sein, Ressourcen. Und ja, mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe die ersten 2 Folgen gesehen und werde mir auch das weiter angucken. Cool, wo gibt's das? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich komme aber ein bisschen durcheinander, ob das jetzt Netflix oder Amazon war. Aber ich glaube, es ist Netflix, ja, genau. Ich habe sie gut kennen. Entschuldige, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe mich auch das auch gesehen, die Werbung für die Serie auf Netflix, so bei meinen Vorschlägen, und dachte so, ja, hört sich interessant an. Ja. Ist da jemand dabei, den man kennt? Nee, so auf Anhieb würde ich jetzt sagen, bisher mir gegenüber nicht, nein. Okay. Der Surfenbird, der hatte sich nochmal auf Twitter lobend dazu erwähnt, weil es auf einer Serie, möglicherweise Comicvorlage, bin mir nicht ganz sicher, basiert, und er ist so ein bisschen aus dem Häuschen war nach dem Motto, wieso sagt mir keiner, dass es eine Serie dazu gibt. Und da hatte ich aber schon geguckt und dachte so, okay, das scheint interessant zu sein. Darf man denn noch Surf and Bird sagen, oder muss man jetzt nur Stefan sagen? Ihn gibt's ja nicht mehr auf Twitter. Okay, das ist, wusste ich so jetzt noch nicht, gar nicht mehr, weg? Ja, der macht eine Pause, was auch immer das bedeutet. Bei Beziehungen weiß man auch mal, was das bedeutet, ne? Ja, okay, gut. Naja, ich gehe davon aus, er kommt wieder. Gut, wie dem auch sei. Expanse heißt das. Ja. Klingt gut. Klingt sehr gut. Ich mag ja so Science-Fiction-Kram. Ja, und das ist halt wirklich, also naja, es ist nicht realistisch logischerweise, aber sozusagen an dem Realismus angelehnt, weil eben das jetzt nicht völlig absurde Geschichten sind mit irgendwelchen Lichtsprüngen und solchen Späßen. Okay. Schade. Du magst ja die Sprünge, Laura, oder? Ja, ich mag alles. Ich mag alles, was skurril ist und was eigentlich nicht erklärbar ist. Deswegen gucke ich ja Dr. Who. Ganz simpel. Und wenn ich dann mal zum Mars eine Sache sagen darf, trinkt nicht das Wasser. Tut es einfach nicht. Ist nicht gut. Aber wenn wir schon reden, dann würde ich ganz gerne an dieser Stelle den Mars auch grüßen einmal. Ist das der Mars? Ist das der Mars? Das ist der Mars. Ich glaube, der hat uns eh nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen mal mehr über schrabbeligen Rock'n'Roll der 1950er reden oder so. Ja. Dann ist der dabei. Ich habe gestern den Frankie gesehen, und den habe ich ja in der letzten Folge gegrüßt, die jetzt noch nicht online ist. Aber wenn ihr diese Folge hört, ist sie schon wieder online. Und habe ihm erwähnt, dass ich ihn gegrüßt habe. Schön. Vorweggenommene Grüße. Ja. Herrlich. Apropos, weil wir gerade so gut drauf sind, darf ich mit dem größten Quatsch weitermachen, der jemals gedreht wurde? Auf jeden Fall. Ich habe Startup geguckt. Ähnlich wie ihr es mit der gerade genannten Serie hattet, hatte ich das Problem bei Amazon. Das heißt Problem, doch in dem Fall war es ein Problem. Mir wurde vorgeschlagen, doch jetzt mal Startup zu gucken. Die von Adam Brody produzierte super hippe Serie mit Martin Freeman in der Hauptrolle. Mhm. Da gibt's dann also direkt ein Pro und ein Contra, ne? Also Pro Martin Freeman kann man immer gucken, der ist inzwischen grau geworden. Mein Gott, wer kann was dagegen haben? Und dann aber Adam Brody, wer ist Adam Brody noch gleich? Das ist die kleine Schnullerbacke aus Aussie, California. Ich habe Aussie, California nie geguckt, aber ich kannte den so vom Sehen her. Der Junge ist immer noch gefühlt 25 oder so. Ich weiß nicht, wie alt der sein soll. Ich weiß nicht, wer gesagt hat, ja, komm, produzier das mal. Mach mal, komm, so eine ganze Serie kannst du jetzt mal machen. Martin Freeman kommt in die Hauptrolle. Ich weiß nicht, wer gesagt hat, das ist eine gute Idee, das klingt völlig plausibel. Ich war jetzt die Armleuchterin, die sich das auch noch angeguckt hat, ne? Grob zusammengefasst die Story. Ich weiß nicht, wo man da anfangen soll. Adam Brody hat einen Vater, er ist Banker. Sein Vater ist seit Jahrzehnten Geldwäscher für alle Halunken Miamis. Aber wir haben dieses typische, nein, ich bin ein rechtschaffender Junge, ich möchte nichts mit meinem bösen Papa zu tun haben, bis Papa dann sagt, hier ist ein USB-Stick und da sind 2 Millionen Dollar drauf. Schon der erste Moment, an dem man sagt, ach komm, lass mich in Ruhe. Aber Laura hat weitergemacht. Laura hat gesagt, komm, Bier ist offen, ich guck das mal weiter. Dann kommt Martin Freeman auch noch in die Geschichte rein. Ich erzähle jetzt nicht chronologisch, wie es in der Serie vorkommt. Martin Freeman ist ein korrupter FBI-Agent, dessen Position innerhalb des FBIs nie geklärt wird. Wir wissen einfach nur, okay, er hat so eine Marke und er gehört zum FBI. Er möchte jetzt auch Geld haben. Und versucht an Adam Brodys Papa ranzukommen. Der sagt, mein Geld ist weg, ist auf dem USB-Stick bei meinem Sohn. So, völlig plausible Geschichte. Ja. Und als dann wirklich unserem kleinen Adam Brody gedroht wird, lernt er eine Programmiererin kennen, die natürlich als Genie aus Stanford rausgegangen ist, weil ihr das alles zu blöd war. Und sie hat die perfekte neue Währung programmiert und möchte daraus jetzt ein Startup machen. Also geht Adam Brody hin und sagt, wir denken uns alle nichts dabei, warum auf diesem USB-Stick 2 Millionen Dollar drauf sein sollen, aber hier hast du Geld für deine neue Währung. Und sie sagt, oh, das klingt überhaupt nicht schräg irgendwie, ich mach das jetzt einfach mal. Und dann kommt nämlich noch einer, der sagt, 300.000 von diesen 2 Millionen auf diesem USB-Stick, die gehören mir. Und deswegen will ich euch jetzt eigentlich alle abknallen. Aber nein, ihr überzeugt mich von eurer neuen Währung. Und deswegen möchte ich jetzt bitte, bitte mitmachen. Und das sind die heiligen drei Gestalten, die dann anfangen, diese Währung als Startup tatsächlich versuchen, in den Markt zu integrieren. Das ist der größte Beschiss, der jemals gedreht wurde. Ich weiß nicht, ich habe es mir wirklich bis zum Ende dann angeguckt, weil ich dachte, ich habe schon so viel Lebenszeit jetzt damit vergeudet. Ihr müsst einen Clou haben. Es muss einen Grund haben, warum Martin Freeman gesagt hat, ich bin überzeugt von dem Projekt. Nein, es hat keinen Clou, es hat gar nichts. Ich bin da rausgegangen aus diesen 8 Folgen oder was auch immer das hatte und dachte mir, Adam Brody darf nie wieder einen Job kriegen, auf keiner Seite der Kamera. Bitte hört auf damit. Martin Freeman, nur weil du mal in einer Serie mitmachen wolltest, in der Leute Sex haben, da gibt's auch andere Serien. Also man muss dann nicht diese dafür nehmen. Und Gott im Himmel, diese anderen Schauspieler sind keine Schauspieler gewesen. Ich glaube, das war der Punkt, an dem sie gespart haben. So, kleiner Rant, es tut mir leid. Ich habe mich echauffiert über diese Serie. Ja, aber ich finde es trotzdem. Das musste raus. Ich finde es trotzdem bewundernswert, dass du das dann gnadenlos durchgezogen hast, in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Ich wollte dann nicht die Blöde sein, die den großen Clou verpasst, was alles das erklärt, was wir da vorher gesehen haben. Und nein, gar nicht. Aber kennst du irgendjemand anderen, der diese Serie gesehen hat? Martin Freeman, glaube ich. Ich hatte gesehen, meinst du? Ich wette, das war der einzige andere. Nein, Quatsch, der hat es nicht geguckt. Adam Brody hat es sich angeguckt, der war ja der Produzent. Richtig. Nee, ansonsten, vielleicht war ich die einzige Person auf der ganzen Welt, die das vorgeschlagen bekommen hat von Amazon, ich weiß es nicht. Crackle ist die Produktionsfirma. Okay. Hat irgendjemand was mal von Crackle gehört? Ja, habe ich. Also, ach so, du kennst sie? Ich kenne das, ja. Ah, okay. Nee, mir sagt das auch nicht. Ist halt auch so, ja, ein Stream, so ein Streaming-Service für Serien und, ja, Filme auch. Also, aber irgendwie, ich glaube, hauptsächlich irgendwie so ein Schund, den kein Mensch kennt und niemand guckt, außer Laura, weil sie vorgeschlagen wird und Matthew Freeman mitspielt. Der ist auch, und ich habe also ein, zwei Leute in der Timeline, die es gerade auch gucken. Ich kann allerdings jetzt gerade nicht beurteilen, inwieweit sie das noch tun und ob sie es gut finden oder nicht. Das, oder ob die auch Bauer sucht Frau gucken. Das wäre halt die Frage, ja. Also tendenziell sind die beiden eher unverdächtig, was das angeht, aber ja, ich habe das so mitbekommen auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Rant gegen einen Film, den ich gesehen habe. Laura wird sich erinnern, dass ich das irgendwann mal geschrieben habe. Boah. Die Drogen habe ich auch gesehen. Und das ist der Film Black Hat, der einer der schlechtesten Filme ist, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil er derartig unglaubwürdig ist. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Film vertraut seid. Aber ist Black Hat nicht irgendwie Englisch für Mitesser? Also das, was man zum Pickel entwickelt? Es geht auch um, was heißt auch, es geht um einen Hacker, der aus dem Gefängnis rausgeholt wird, weil irgendjemand sozusagen die Systeme der freien Welt angreift, Börsen und so. Und der soll ihn sozusagen zur Strecke bringen. Und dieser Hacker ist Thor. Und der sieht halt auch entsprechend aus. Und ist das Thor oder ist das Chris Hemsworth? Weil mit Thor würde ich mir das angucken. Ist Chris Hemsworth. Und, schade. Er sieht natürlich auch aus. Und damit fängt die Unglaubwürdigkeit auch für mich schon an. Also ich kenne niemanden, keinen einzigen halbwegs brauchbaren Nerd, der so aussieht, als Computerhacker wie der Typ, der in seiner Zelle jeden Tag Muskeltraining macht und alles. Das finde ich so grandiose Vorurteile, Jürgen. Ja, trotzdem finde ich aber wenig glaubwürdig. Und das nimmt dann im Verlauf auch noch des Films auch noch Fahrt auf, weil aus diesem Hacker plötzlich ein Actionheld wird, der Leute umbringt, mit Waffen umgehen kann, mit Messern kämpft, alle solche Sachen. Und hacken tut er, glaube ich, in 5 Minuten von diesem ganzen Film. Also ich habe ihn mir trotzdem auch zu Ende angeguckt, warum auch immer. Aber ich fand ihn wirklich außerordentlich schlimm. Und möchte euch dementsprechend an dieser Stelle vor diesem Film warnen. Vielen Dank. Aber kann das sein, wenn ich mir jetzt Startup angucke und wenn ich mir angucke, von wann ist Black Hat? So ungefähr? Müsste schon 1-2 Jahre alt sein. Naja, also dann noch schlimmer im Prinzip. Sind wir jetzt in dieser fürchterlichen Zwischenzeit, in der bei Beginn der Produktion, also noch weiter zurückliegend Verfassen des Drehbuchs, wir noch so wenig wussten von Programmieren und Hacken und dieser ganzen Welt, dass wir nur Scheiße gerade geliefert kriegen in der Richtung? Und ja, jetzt kommt ihr mit Mr. Robot, ja. Aber nee, aber es ist so eine These, die ich jetzt gerade mal wild in den Raum stelle. Ich weiß es halt nicht. Es ist immer sehr hanebüchen. Es ist ja so, wenn man sich in gewissen Bereichen so ein kleines bisschen auskennt, und dann fällt einem das einfach viel, viel verstärkt auf, wie hanebüchen das in manchen Filmen oder Serien einfach ist, was da dargestellt wird. Es ist ja genauso wie diese klassischen Symbolbilder für Hacker in Zeitschriften, Magazinen und Weblogs, wo ich mir denke, so, kein Hacker sitzt mit Sturmmaske und Sonnenbrille vom Rechner und gibt da irgendwie JavaScript ein. So, das machen wir ja auch. Ja. Und ich habe übrigens mal nachgeguckt, wenn du gesprochen hast, Jürgen, ich habe das halt falsch verstanden. So Black Hat wie der Hut. Und der Film ist von Michael Mann übrigens. Ja, das macht die Sache nicht besser, weil ich eigentlich ein durchaus großer Fan von ihm bin. Aber ja, das war hoffentlich ein Ausrutscher. Wobei er hatte schon mal einen, den ich auch nicht so gut fand. Ja, Public Enemies war sehr durchwachsen. Also Public Enemies sah grundsätzlich gut aus, aber es ist einer von diesen Johnny Depp-Filmen und auch sonst irgendwie Michael Mann ist ja auch dafür bekannt, dass seine Filme gerne mal sehr, sehr ausufern, was so die Zeit angeht, und der war auch gefühlt viel zu lang. Wahrscheinlich war er auch so lang. Ja. Also kann ich euch nur davon abraten, auf jeden Fall diesen Film zu sehen. Ich erinnere mich auch, weil wenn du erzählt hast, habe ich, glaube ich, immer mal auch den Trailer davon gesehen. Wahrscheinlich auch, weil es halt Michael Mann war und ich grundsätzlich Michael Mann ganz interessant finde, weil ich finde, der hat ein paar schöne, tolle, interessante Filme gemacht. auch ein paar Filme, die mir nicht so gefallen, aber grundsätzlich, der Mann hat was drauf, so, und ist halt auch für seine penible Arbeit bekannt, und von daher, ja. Ich übrigens, um auch mal zu Wort zu kommen, ich habe, nö, ist ja kein Problem, ich rede sonst auch mal viel zu viel und viel zu lang. Ich bin quasi der Michael Mann oder den Podcastern. Stimmt ja gar nicht. Nein, ich habe auch, wie du erwähnt hast, The Crown gesehen. Ich habe The Crown ziemlich durchgesuchtet auf Netflix. Ich habe zweimal vier Folgen und am dritten Tag die letzten beiden Folgen gesehen. Und dann war ich mit der Serie durch. Ich bin sehr, sehr schwer begeistert von dieser Serie. Ich glaube, neben The Get On die zweitteuerste Netflix-Produktion. Ja. Auch im dreistelligen Millionenbereich, irgendwie 100, 120 Millionen, die was ich gesehen habe an Zahlen, schwankt so ein bisschen. Ich habe gelesen, aber gut, da ist jetzt die Frage, woher kommen die Zahlen dann, ne? Aber ja, also zumindest irgendwie ähnliches Kaliber wie The Get On von der Preisklasse her. Und ich finde, das ist eine Serie, da sieht man das an. Also die Atmosphäre ist fantastisch, der Zeitkalorit der 50er Jahre, in der es spielt, ist einfach hervorragend getroffen, die Kostüme sind wunderschön und einfach fantastische Darsteller und auch wirklich jemand wie Jared Harris, den man aus Batman oder Fringe zum Beispiel kennt, der King George den Sechsten spielt, den Vater von Elizabeth der Zweiten, wie ist die gleiche Person, die ja die man aus The King's Speech kennt, der König mit dem leichten dem leichten Stottern und spielt ganz, ganz wunderbar. Denn Matt Smith, aus Doctor Who bekannt, der Prince Philip, Duke of Edinburgh spielt. Nein, wirklich? Ja, und ist es so, dass also optisch gut getroffen, wie ich finde, das passt schon. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich ihn sehr whoig finde, so, aber das hat man auch schnell, ne? Doctor Who ist ja auch so eine Serie, wo alle Paletten der Emotionen abgedeckt werden. Und da hast du schnell mal, dass da was dabei ist, was in einer Emotion oder einer Szene vielleicht auch ähnelt oder einer Geste, die etwas dem ähnelt, was man vorher schon mal gesehen hat. Und aber das sind so zwei, drei Kleinigkeiten. Das ist nicht so, dass ich die ganze Zeit dachte, ich sehe jetzt den Doktor in einem Historien-Biopic-Serie oder so. So schlimm war es halt nicht. Also der Mann hat schon was drauf und das sieht man auch in dieser Serie. Und auch die junge Dame, die Elizabeth die Zweite spielt, auch echt wunderbar. Und wenn man einigermaßen ein bisschen was mit Großbritannien anfangen kann und der britischen Kultur, dann sollte man sich The Crown angucken. Ganz, ganz hervorragend. Beginnt quasi mit der Hochzeit von Philip und Elizabeth und dann geht dann weiter über ihre Krönung und hat auch einen quasi Cliffhanger, die Serie, nichts Dramatisches. Man weiß ja quasi, wie es sich entwickelt im Königshaus. Es ist ja nicht so, dass man jetzt keine großen Geheimnisse da verrät, aber es ist eine Serie, die mich auch emotional sehr, sehr gepackt hat. Also es gibt, glaube ich, vielleicht nur zwei Folgen, der ich nicht geheult habe, aber einmal. Wieder das ist mein Fall, ich bin sehr nah am Wasser gebaut und es gibt auch ein paar Dinge, die berühren mich dann einfach sehr. Und es ist auch schon, bevor es ausgestrahlt wurde, stand auch schon fest, dass sie eine zweite Staffel in Auftrag gegeben haben. Und ich bin mal gespannt, wie lange und wie sehr sie das durchziehen. Ist ja mal ein bisschen so die Gefahr da, gerade weil das ja auch ein endliches Zeitfenster gibt, aber das einfach ein sehr langes Zeitfenster sein kann. In dem Fall wäre ja schon mindestens 60 Jahre sozusagen, dass sie das immer auch totnudelt. Und lange Rede, kurzer Sinn, The Crown gucken ist vielleicht auch noch als Hinweis, wenn jemand The Queen mit Helen Mirren gesehen hat und The Queen toll fand. Peter Morgan hat das Drehbuch geschrieben mit The Queen und hat auch das Drehbuch von The Crown geschrieben. Super. Ganz, ganz groß. Das ist ja cool. Bis zu welchem Jahr geht die erste Staffel? Ungefähr? Das deckt, glaube ich, so 4-5 Jahre ab. Jetzt. Ach so. Also die wollen halt irgendwie, so habe ich das gelesen, für jedes Jahrzehnt eine Staffel irgendwie produzieren. Ob sie das dann durchziehen, müssen wir noch mal abwarten. Da haben sie ein bisschen was vor sich, aber Die Resonanz ist ja bisher durchaus positiv. Ich habe eigentlich nur positiven Kritiken gesehen und gelesen überall. Ich glaube, ich würde wieder eine Science-Fiction-Serie draus machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde sagen... In Space. Nein, das nicht unbedingt, aber ich glaube, ich würde sagen, Krönung, irgend so ein mittleres Stück und bitte nicht die Die-Geschichte. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, ab 2020 oder so. Ja. Königshaus und dann in die Zukunft gucken. Aber gut, ich gucke mir auch das an. Ja, danke. Ja, habt ihr sonst noch was? Ich habe sonst nur alte Filme geguckt. Ich überlege gerade, ich habe sonst, glaube ich, nicht besonders viel Spannendes weiter mir angeguckt. Ich mag so Kochsendungen auf BBC. Ich habe gerade Masterchef UK Professionals angefangen. Und das gucke ich gerade und habe da sehr viel Freude dran. Schön. Aber das ist dann kein klassisches Seriengucken in dem Sinne. Ja, oder Nachos und Popcorn mal richtig gemacht, ne? Ja, oder so, ja. Aber Nachos und Popcorn kommt dann eher selten vor. Popcorn-Eis hat letztes Mal jemand gemacht, das war ziemlich cool. Schön. Falls du ein gutes Vogelgericht siehst, ich brauche noch Weihnachtsinspiration. Ja. Nur mal so. Okay. Dann wollen wir zum hauptsächlichen Thema übergehen. Ja, lass uns vielleicht das auch mal machen. Doctor Strange. Haben wir jetzt wirklich alle mal gesehen, ne? Wir müssen uns ja nicht zurückhalten. Also, liebe Zuhörer, ihr kriegt jetzt hier das volle Programm. Wenn ihr Doctor Strange noch nicht gesehen habt, dann hört euch das halt in 3 Wochen mal an. Ich möchte über alles reden. Ich auch. Und ja, erstmal so 2 Sätze zum wie fandet ihr es so? Bin mir nicht sicher, ob ich das in 2 Sätzen zusammenfassen kann. So, wir gehen ja eh gleich noch tiefer, also aber so dieses erste. Grundsätzlich, ich bin aus dem Kino rausgekommen und dachte so, ich habe mich erstmal einigermaßen gut unterhalten gefühlt. Ich fand ihn ein bisschen zu lang. Und je mehr ich mit diesem Film nachgedacht habe, desto mehr sind mir Schwächen bei diesem Film aufgefallen. Ja. Und desto mehr habe ich nicht verstanden, weswegen der Film so hochgejubelt wird. Da dachte ich so, das ist so, weiß nicht, da gäbe es andere Marvel-Universe-Filme, die ich da viel besser fand. Mhm. Jürgen? Ich habe ja sozusagen wieder die Gnade der späten Comic-Begeisterung. Ich kannte Doctor Strange, wenn ich ehrlich bin, vorher überhaupt gar nicht als Charakter. Ich meine vielleicht dunkel, das mal am Rande irgendwie mitbekommen zu haben, aber ich hatte keinen Bezug dazu. Mich hat der Trailer, den ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gesehen habe, sofort abgeholt. Und ich fand jetzt im Kino, das war wirklich gute Unterhaltung mit, ja, ein paar Schwächen, aber okay, es gibt echt wenig Filme, die keine Schwächen haben, sage ich jetzt mal so. Und deshalb war es für mich tatsächlich ein positives Erlebnis. Und auf die Schwächen werden wir ja gleich eingehen, wobei ich glaube, dass ich andere Schwächen sehe als ihr. Was soll das denn heißen? Ja, ich bin gespannt. Wobei das jetzt spannend, wenn wir alle 3 unterschiedliche Schwächen sehen, dann ist der echt schlecht. Dann ist der Film echt schlecht. Das muss man einfach sagen. Okay. Ah, stimmt. Beziehungsweise, wenn wir alle 3 unterschiedliche Stärken dabei auch sehen, dann ist der Film sehr durchschnittlich. Das heißt ja noch nicht, dass ich die Schwächen, die ihr seht, auch genauso unterstützen würde. Insofern warten wir mal ab, wo wir uns nachher wiederfinden. Ja. Kennst du Doctor Strange als Comic vor, Laura? Ja, und also ich habe nicht alles super viel gelesen, aber ich hatte einen recht guten Überblick über die Figur zumindest. Mhm. Wie sie sich sie vorgestellt haben zumindest. Ich muss sagen... Tilda ist für mich die größte Überraschung. Du kannst Tilda wirklich in alles reinstecken, ne? Liebe Tilda. Ja, sowieso. Großer Tilda Swinton Fanclub hier, aber steckt die in einen Marvel-Film und die macht auch noch Sinn, die Frau. Ja. Und es finde ich ganz gut. So Mads Mikkelsen, sind die eigentlich ein Paar? Nee, ernsthaft jetzt, sind die nicht ein Paar? Ich habe keine Ahnung. Ich muss das irgendwie mal nachgoogeln, weil ich habe ihn gestern erst gesehen, den Film, und ich hatte irgendwie danach das Gefühl, gelesen zu haben, dass die beiden ein Paar sind. Und das macht ja dann voll Sinn, weil die diesen Film zusammen gemacht haben. Jedenfalls auch Mads Mikkelsen, super. Auch außerhalb von dänischen Western kann der Mann was. Aber ich muss sagen, von all dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, wo ich mich völlig mit euch treffe irgendwie, glaube ich, dass Benedict Cumberbatch einen besseren Manager braucht. Oh, Stille. Ja. Ja. Weil der spielt immer die gleiche Rolle. Und da ist der, glaube ich, dann in 5 Jahren einfach völlig ausgenudelt, der Typ. Ja, du hast ja diesbezüglich auch ein paar Tweets abgesetzt. Ja, und, noch vorm ersten Kaffee, muss ich dazu sagen. Ja. Deswegen stimmte das semantisch auch alles nicht so. Ja, aber das ist ja, das zeigt ja auch, wie wichtig dir das war, das loszuwerden. Oder wie faul ich war, um nicht auf dem Bett aufzustehen. Oder so, ja, wahlweise. Ja. Nein, aber ich hatte einen ähnlichen Gedanken dabei. Also, weil es gab durchaus so ein paar Szenen, gerade am Anfang, so in der Doctor Strange Vorgeschichte. Einmal A ist er wahnsinnig unsympathisch, finde ich. Wie arrogant ist er so? Nö, will ich nicht, der ist zu alt. Nö, den will ich auch nicht operieren, das ist mir zu langweilig. Schon, wow, du spielst ja gerade mit Menschenleben. So, ja. Mhm. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die waren sehr, sehr Sherlockig, fand ich so. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst auch. Also mit sehr ähnlichen Rollen hat es wieder so ein Typecasting. Und das wollen die meisten ja eigentlich vermeiden. Und eigentlich ist es so, dass der Mann kann eigentlich was. So, und er kann auch mehr als das. Aber ja, er muss halt aufpassen, er muss sich dann auch mal trauen, andere Rollen anzunehmen, auch mal, ja, was kommt anderes zu machen. Er hat es ja wohl versucht, im zweiten Teil von Zoolander, den ich nicht gesehen habe, wo ich dabei sagen muss, ich fand den ersten Teil von Zoolander, fand ich spitze. Du hast den zweiten Zoolander nicht gesehen, nee. Und wir machen hier einen Film-Podcast, ja, reiß dich mal zusammen. Der ist total mir vorbeigegangen, irgendwie. Also vorbeigegangen im Sinne, der war nur ganz kurz im Kino, das hatte ich mir im Kino angeguckt. Zumindest hat er ja eine kleine Rolle und die soll wohl sehr, sehr, sehr furchtbar sein. Die ist nicht furchtbar, die Rolle ist großartig. Ja? Das ist halt Zoolander. Und Benedict Cumberbatch spielt ein geschlechtsneutrales, über den Geschlechtern stehendes Model, das man kann darüber reden, wie das aufgenommen wird, diese Figur, so, im Film, wie da die direkte Reaktion darauf ist. Aber er macht das fantastisch. Aber das ist halt nicht die Rolle, die jetzt heraussticht im Vergleich zu Sherlock oder so. Das ist Spaß. So wie Bieber in sich zerfleischen lässt in Zoolander 2 als Bieber. Also das sind, ne, das ist halt dann ein bisschen sowieso eine andere Kiste. Nee, Cumberbatch ist ein großartiger Schauspieler, aber ich habe halt Doctor Strange vorher immer als gelackten Typ verstanden, nicht als tief bösen Typen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, wie er da mit dem Menschenleben spielt. Ja. Er hat nicht so dieses, er hat nicht komplett das Oberflächliche gekriegt für mich. Er hat nicht dieses Teflon-Ding hingekriegt, sondern er hat das, ist mir egal, gemacht. Ja. Und deswegen fehlte mir dieser gelackte Teil. Ja, das liegt daran, dass er nun mal nicht so ein gelackter Typ ist. Er ist ein hervorragender Schauspieler, darüber müssen wir nicht reden. Nur für mich ist er nicht diese Figur in dem Moment. Das wird später besser, finde ich. So, wenn er dann mehr so seine Magiefähigkeiten irgendwie entdeckt und beziehungsweise das gelernt hat einigermaßen und wenn er dann mehr der Dr. Strange mit Fähigkeiten ist, als nur der Dr. Strange, der Neurochirurg, da wird es schon ein bisschen besser so. Da passt es besser von der Rolle her. Da ist er auch nicht mehr ganz so arrogant. Da merkst du, gut, das ist dann dieses ganze klassische, der Charakter macht eine Entwicklung durch, weil er einen schweren Autounfall hatte und jetzt irgendwie durch eine schwere Zeit durch musste. Wie innovativ das ist, ist ein anderes Thema, aber wir reden hier auch von der Comicfigur. Da sind fast alle Origin-Stories irgendwie ähnlich tiefgründig. Also ich meine, entweder man wird in radioaktiven Spinne gebissen oder aber man fällt irgendwie in einen Brunnen und wird dann von Fledermäusen irgendwie beeindruckt oder was auch immer. Es ist halt alles... Beeindruckt ist schön. Ja. Oh. Ja, keine Ahnung. Also es ist ja alles eher immer ein bisschen Hanebüchen. Also das muss man sowas mal ausblenden halt. Mhm. Wie hast du das empfunden, Jürgen, um dich auch mal ein bisschen einzubeziehen? Ja, ich sehe nicht ganz so kritisch, ehrlich gesagt. ich fand ja schon, dass der Film sich Mühe gegeben hat, darzustellen, dass er ein sehr oberflächlicher, selbstverliebter Typ war, der trotzdem nicht völlig unsympathisch ist. Also ich finde schon, dass er eine gewisse Sympathie auch hatte, aber eben mit so einer Seite, wo man denkt so, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen. Also das, was du sagst, wie er über seine Projekte da redet, von wegen, ja, was sozusagen gut auf seiner Vita aussieht, wen er da jetzt operieren soll. Und dann eben auch, was er für ein Auto fährt und dann, was er für eine Wohnung er wohnt und so weiter. Also ich finde schon, dass die sich Mühe gegeben haben, darzustellen, hier, jetzt im Moment ist er halt noch ziemlich selbstverliebt, arrogant, auf sich bezogen. Und das ist ja doch das auch, was im weiteren Verlauf des Films, wo er seine Ausbildung dann sozusagen genießt, hervorkommt nach dem Motto, ja, es geht halt nicht um dich sozusagen, also dass er das lernen soll. Insofern finde ich schon, dass das ganz okay dargestellt ist. Zugegebenermaßen kann man das vielleicht auch noch darstellerisch besser rüberbringen, wenn du so einen richtig gelackten Typen, wie Laura sagt, findest. Aber es ist auch schwierig, glaube ich, wenn du nicht selber auch ein bisschen so bist. Genau. Insofern, gebe ich dir recht. Ich fand aber trotzdem, also für mich kam es so rüber, dass ich das so verstanden habe. Der Film wollte sagen, hier jetzt gerade aktuell ist er noch sehr, ja, selbstverliebt, arrogant, von sich überzeugt und es geht eigentlich nur um ihn und um seine Karriere und alles und dass sich dann sozusagen dieser Punkt eben auch wendet. Gar nicht mal ja direkt mit dem Unfall, sondern eben erst dann später, wo er dann auch in diesem Selbstmitleid ist und wie schrecklich das alles ist und eigentlich hat das Leben ja gar keinen Sinn mehr und so weiter und so fort. Also auch eher eine, ja, sagen wir mal, vielleicht nachvollziehbare, aber doch negative Eigenschaft, wenn jemand so in diesem Selbstmitleid badet, wie er das da in dem Moment dann tut. Kann es sein, dass ich den Film ganz anders verstanden habe als ihr beiden? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich schon, weil der Typ ändert sich überhaupt nicht. Der bleibt völlig gleich. Der kann jetzt nicht mehr operieren. Okay, das lernt er, nachdem seine Hände zertrümmert wurden. Und dann sucht er sich was anderes, in dem er der Beste sein möchte. Und er setzt sich über alle Regeln hinweg, die es gegeben hat. Und am Ende benutzt er die Waffe, die er nicht benutzen sollte, weil damit das ganze Universum einbrechen kann oder sowas. Der macht keine große Wandlung durch, so. Nur weil er jetzt so weit geht, dass er sich selber opfern würde. Ja, okay, stimmt. Ja, genau. Nur das Ganze mit der Absicherung, dass er es vorher gemacht hat und nichts passiert ist. So, nicht so. Ich mache das gerade den Jungs vor, liebe ja. Zuhörer. ja, im Kern hast du da recht. Ja, klar. Nee, ich finde aber trotzdem schon, dass eine leichte Wandlung ist aber trotzdem da, wie ich finde. Mhm. Aber ansonsten, klar, ja, nein. Hast du recht. Wenn man es so sieht, kann man so sehen, sollte man es auch so sehen, weiß ich nicht, was die Absicht ist, das so zu sehen, vermag ich nicht zu sagen, aber. Er verändert sich nicht gänzlich sozusagen. Er wird jetzt nicht von dem einen zum anderen sozusagen. Im Gegenteil, da hast du vollkommen recht. Er bleibt auch ein bisschen in dieser narzisstischen Rolle sozusagen, die er selber für sich, glaube ich, nicht mehr so wahrnimmt, aber man kann das eben von außen so interpretieren. Aber er handelt sozusagen selbstloser, wenn man so will, als er das vorher getan hat. Naja, der ist auch mal Arzt geworden. Also der war, der hatte immer schon so einen helfenden Ansatz da irgendwie, sage ich mal. Aber ne? Er hat verloren, so würde ich das mal interpretieren. Und war in dieser, ich bin der Größte und ich mache nur noch das, was für meine Interessen sozusagen von Vorteil ist. Mhm. Und diesen Punkt verliert er eben zum Teil durch diese Wandlung, die er da mit sich mitnimmt. Wird aber sicherlich kein ganz neuer Mensch, so würde ich es mal formulieren wollen. Nee. Er hat ja auch immer nach wie vor noch bestanden, dass er Dr. Strange ist. Womit wir auch irgendwie gleich zum nächsten Punkt kommen. Ich fand den Humor teilweise gut und teilweise fand ich ihn furchtbar. Also diese Also diese Namensgeschichte, dieser Namenswitz mit Mr. Doktor und so, das fand ich irgendwie unter aller Sau. Das war peinlich. Das war der einzige, der funktioniert hat. Das fand ich super peinlich und ausgelutscht. Ich fand ihn auch ganz amüsant. Ich würde mal so sagen, dem Film hätte ein bisschen weniger Humor gut getan, ja. Sage ich jetzt mal. War ein bisschen versucht, lustig zu sein, und das hat man an einigen Stellen gemerkt, ja. Wobei ich aber auch die Szene wirklich tatsächlich fast mit am besten fand, ehrlich gesagt. Ich bin auch nur im Kino bei dieser Szene, also. Augen rollt im Kino, hast du schnell Licht angemacht, dass es auch alle sehen. Oh. Nee, aber das ist. Ich saß im Kino und dachte so, nein, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Also, ja. Weil, ich weiß halt nicht, also, so, wie wir reden da, ja, er ist doch irgendwie Master, Gesser Kaelikus, so, ja, und das gibt ja auch, und ist eine gewisse Intelligenz mit, irgendwie so, und dann so ein Witz, das passt überhaupt nicht irgendwie zu dem Antagonisten in dem Fall, finde ich. Hast du völlig recht mit, aber das ist so die Schiene, die, was weiß ich, wie Thor am Ende nochmal vom Hulk weggeboxt wird oder so. Die Marvel-Filme haben sowas Klamaukiges. Es ist, glaube ich, jetzt nur ein bisschen aufgesetzter gewesen, weil die Story es im Prinzip nicht hergegeben hat. Wenn du Tony Stark durchlaufen hast, der einen Spruch nach dem anderen bringt, dann ist es halt okay, lustig, weil der Typ halt sehr lustig ist. Wenn du jetzt aber den Neurochirurgen hast, dessen Hände zerschmettert wurden, weswegen er all sein Geld in mögliche Heilungsmethoden gesteckt hat und mit seinen letzten 2 Cent nach Nepal gereist ist, um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ich glaube, da musst du auch einfach höher springen, um so einen Humor anzusetzen. Und ich gebe dir recht, das hat nicht funktioniert in dem Film. Ich fand auch generell Mads Mikkelsen irgendwie bisschen verschwendet in dem Film. Ich fand generell, also sowohl diesen Kaelikus, den er gespielt hat, oder wie immer er es heißen mag, und Hokkaido. Andere, bitte? Hokkaido? Hokkaido. Wir nennen ihn Hokkaido. Also der große Kürbis in seiner Rolle, also fand ich eher ein bisschen schwach, und ich fand halt auch diese Entität irgendwie Donnergur, wie der hieß, irgendwie Donnergurgel, auch den fand ich am Ende eigentlich eher schwach, wo ich generell immer wieder dieses Thema finde. Es geht am Ende mal wieder darum, dass natürlich das Verschlingen, die Existenz der bestehenden Welt verhindert werden muss. Ich bin dieses Thema so leid. Das ist wie fast alle diese Filme, diese Superheldenfilme, wie geht's irgendwie, also zumindest bei Marvel immer darum. Und boah, ich weiß halt nicht, mich ödet das mittlerweile echt sehr an. Okay, also ich verstehe, was du meinst, weil schon immer wieder dieses wiederkehrende Motiv ist. Aber andererseits reden wir eben über Marvel und Superhelden. Also was, wenn nicht die Welt, sollen die denn retten? Wie gesagt, ich verweise gerne auf Captain America, in dem es in 3 Teilen nicht darum geht, dass die Welt zerstört werden soll durch irgendeine andere Entität. Ja, okay, die Frage ist jetzt eben, was heißt denn jetzt sozusagen die Welt retten? Also ich finde, klar, okay, da gibt es jetzt keine außerirdische Macht oder irgendeinen Planetenfresser oder so, aber da geht es ja auch darum, sozusagen gegen eine böse Macht zu kämpfen, sozusagen, und die Welt vor denen zu retten. Also sei es jetzt diese Nazi-Schrägstrich... Red Skull. Bitte? Red Skull hieß er im ersten Teil. Ja, genau. Also ich finde schon, dass es immer darum geht zu sagen, hier ist jetzt einer und der stellt sich jetzt gegen das Böse, das dann unterschiedliche Formen haben kann. Das ist eben aus meiner Sicht eine Kernbotschaft eines Comics. Zumindest so, wie ich sie bisher weitestgehend verstanden habe, wenn ich jetzt die großen, erfolgreichen Comic-Labels nehme, wie Marvel und auch wie DC und das, was ich davon mitbekommen habe. Ich bin ja kein sehr großer Nerd, muss ich dann entschuldigen dazu sagen. Und wir müssen dazu ja auch den Zeitgeist einfach mitdenken. Strange, ich habe jetzt gerade extra mal nachgeguckt, 1963 das erste Comic rausgekommen. Ja. Das ist einfach Zeitgeist gewesen. Das sind die Aliens gewesen. Das ist nun mal das Thema gewesen. Zusätzlich auch einfach Da ich die Comics eben nicht in Gänze völlig gelesen habe, sondern nur eine Idee von der Figur habe, es sind die Drogenjahre. Also ich finde, dass alle Mächte, die gezeigt werden, wie da die Welt verschraubt wird in Kaleidoskop-Optik, das ist für mich eher ein Spiel mit dem, was wir sehen. Und Zeitgeist, natürlich ist ein Alien auf der anderen Seite, wenn wir schon von verschiedenen parallelen Universen reden und verschiedenen, doch, die haben es ja gestern Universen genannt, ne? Ja. Dann gehört da natürlich auch ein großes Alien dazu, was am Ende die ganze Welt fressen möchte. Ich hätte mich interessiert, wie das genau stattfinden soll, dass das dann auf die dunkle Seite gezogen werden soll. Ich erwarte mal so ein Hauch von, erklärt's mir doch so ein bisschen. Also das ist das, was mich dann am ehesten an Aliens oder so den großen bösen Endgegner stört, wenn es nicht gut genug erklärt wird und das nicht auf so charmante Doctor Who Art. Diese Zeitreise machte keinen Sinn, aber wir gucken es uns gerne an, sondern so dieses mitten in Hongkong klafft die Erde auf und alles wird lila, weil das jetzt die andere Dimension ist, die hier drüber kommt. Und das fand ich eher ein bisschen schade. Und zumal ich es wusste einfach, wie das jetzt, also ich meine, man wusste ja, wie das ausgeht dann, klar, als die da standen und alles schon zerstört ist, weißt du, der hat ja die coole Smartwatch, mit der die Zeit zurückdrehen kann. Ja, clever. Also in dem Moment, wo zum ersten Mal das erwähnt wird und das Teil gezeigt wird, ist es halt klar, was am Ende wie eingesetzt wird und in welcher Form. Wobei wir dann wieder im nächsten Punkt sind, ich fand's auch da wieder echt schwach. Du hast da irgendwie Wong irgendwie als neuen Librarian irgendwie, der auf die ganzen Bücher aufpassen soll. Und er sagt, er macht die Sache gut. Und dann kann Dr. Strange da irgendwie für einen billigen Lacher irgendwie, während Wong einfach irgendwie Musik hört, da irgendwie die Bücher irgendwie rausklauen. Ich meine, dann braucht man auch keinen Bibliothekar, der auf die Bücher aufpasst. So, das ist irgendwie echt ganz, ganz schwach. Weil man muss sich halt fragen, gibt's da keine Absicherung dagegen, dass man sich einfach nicht einfach da rein teleportieren kann, um Bücher da rauszunehmen? Hallo? Ja. Also ganz, ganz schlecht. Das ist für mich eine kleine dramaturgische Schwäche, die ich aber nicht so dramatisch finde. Das war, mein erster Gedanke war, als er das erste Mal in diese Bibliothek kommt, da ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Es gibt ja diese eine Szene am Anfang, wo die Bücher mit so einer Kette gesichert sind. Ja. Ne, an diesem Geländer oder was es da sein soll. Und wo ich dachte, ja, okay. Und dann kommt ja quasi er in diese als noch Novize, der sich nicht auskennt und kann einfach diese Kette öffnen. Ja. Und ich denke, warum ist sie denn überhaupt da? Habe ich mich ist ja gefragt. Nicht, das ist ja keine Kette zum Festketten mit Schloss davor, sondern das ist ja das System, wie die Bücher da geordnet sind. Das ist ja keine Sicherung, sondern nur ein Festmachen, damit das nicht rausfällt. Die sind ja ganz normal in so einem Bücherregal drin. Und die besonders schwerwiegenden Bücher, also das ist ja dieses eine Buch, also wo er auch nicht reingucken darf sozusagen, wo nur die große Meisterin, also die Älteste reingucken darf. Und das ist schon für mich so, dass sie sagen, okay, hier, das sind die Bücher, die jetzt besonders gesichert sind und die sind mit so einer Kette davor, aber jeder kann die Kette öffnen. So habe ich das wahrgenommen. Wir sind jetzt hier in so einer schöner Wohndiskussion irgendwie, weil... Ich an dem, was Tim gesagt hat, ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch schlimm. Aber das ist eben so, wo du sagst, wieso stellen sie das so dar, als wenn diese Bücher was Besonderes sind, die auch in einem Metallskelett, wie auch immer, mit einer Kette befestigt sind. Und jeder Hans Wurst, der diese Bücherei betreten kann, kann diese Kette öffnen. Wenn der Bibliothekar, der darauf aufpassen soll, daneben steht sozusagen. Also insofern muss ich Tim da recht geben, ich fand es jetzt nicht so dramatisch schlimm. Naja, also, Wong sagt mir vorher noch, er soll sich hüten, irgendwie ungefragt die Bücher zu nehmen. Und ganz genau. Er nimmt da hinterm Rücken links, rechts die Bücher weg und klaut ihm auch noch das, was für der Nase ist. Also, und es hat keine Konsequenzen. Also dann, also. Naja, das ist echt schwach. Das ist für einen billigen Gag. Ein ganz billiger Gag. Er wird ja erwarnt hinterher. Also, jetzt mal unter uns, ne? Ihr regt euch jetzt gerade darüber auf, wie Wong in seiner Rolle unterwandert wird für einen billigen Gag. habt ihr diesen ganzen Haufen da in Nepal irgendwie ernst genommen vorher? Also hattet ihr wirklich hohen Respekt vor dem, was sie da tut? Ja, weil das war eher mein Problem. Ich habe die halt die ganze Zeit so ein bisschen also alleine Shambhala, das WLAN-Passwort. Das wäre ein guter Gag gewesen, wenn er nicht im Trailer gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte gelacht. Aber das ist doch die ganze Zeit so wischiwaschi irgendwie. Und selbst Tilda, und man vergisst das wegen dieser Lichtgestalt Tilda, die dann da die ganze Zeit redet, auch sie hat doch schon so eigentlich recht viele billige Karlauer in ihrem ersten Hallo an Dr. Strange drin. Ja. Und versucht ihn dann so quasi umzubringen, indem sie ihn einfach auf einen kalten Berggipfel aussetzt, mit irgendwie nur ein Unterbüchs gefühlt. In der Hoffnung, dass er auf einmal weiß, wie er da wegkommt, nachdem er vorher an allem gescheitert ist. Liebe Damen, er hatte mehr an. Das ist nicht der Grund, warum ihr diesen Film sehen solltet. ja, es ist halt alles die ganze Zeit immer auf so einem klamaukigen, auf so einer Ebene. Und deswegen... So. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Nö, ich wollte auch nur so weiter lallen eigentlich. Und ich sehe halt diese ganzen Regale nicht als Sicherung, die Kette. Ich sehe das als Ausstellen der Bücher viel eher. Weil der Wong da auch hingegangen ist und mit zwei Fingern Knips gemacht hat, das Buch da weggenommen hat. Das ist eher die Darbietungsform als die Sicherung. Wong ist die Sicherung. Ja. Dann war ich da vielleicht zu kritisch, mag sein, muss ich mir vielleicht bei Gelegenheit den Film nochmal angucken und dann vielleicht an der Stelle aufpassen, ob ich das vielleicht dann anders wahrnehme. Aber das Thema der nicht so glaubwürdigen oder sagen wir mal nicht dieses des Nicht-Ernst-Nehmens unterstreicht einen Kritikpunkt, den ich immer sofort hatte, als ich den Film sah. Nämlich, ich finde, der Film sieht ein bisschen zu kinderhaft von den Effekten aus. Also auch diese böse Welt am Ende sieht aus wie aus so einem Kinderfilm irgendwie. Die Purple Haze? Ich weiß es nicht. Also auch wenn die da diese komischen Portale öffnen mit diesen Funken, da habe ich immer gedacht Ich habe mich da mal gefragt, warum machen sie Portale irgendwie so gefühlt 50 Meter weit vor sich, dass sie das lange reinlaufen müssen, während sie zurück sind? Warum machen sie das nicht direkt vor sich beim Laufen? Dann sind sie gleich durch und geben den Gegner nicht mehr die Chance, sie auch noch einholen zu können. Warum sind diese Dinger nicht verschiebbar? Warum mache ich die nicht über mir und ziehe die runter? Oder oder direkt unter mir. Also in Teilen eben so ein bisschen, ich will nicht sagen billig aussah, aber mich hat das irgendwie so ein bisschen an, mir kam so eine Assoziation, so frühe Harry Potter Verfilmungen irgendwie. Das wirkte mir nicht, ich weiß gar nicht, das wirkte mir gar nicht fantastisch genug sozusagen. Also da das ja eine besondere Eigenschaft ist. Und dann drehst du da so einen Kreisel und dann kommen da so ein paar Funken. Das fand ich irgendwie ein bisschen albern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch diese böse Welt am Ende, die haben sie selbst bei Thor aus meiner Sicht besser hinbekommen. Es sind ja auch verschiedene Dimensionen, mit denen sie da irgendwie zu tun haben. Ja. Beim zweiten Teil, da hatte ich, sagen wir mal, ein bedrohlicheres Gefühl als das, was jetzt hier sozusagen dargestellt wurde. Und das war das, was mich mit am meisten an dem Film gestört hat, sozusagen. Aber mich jetzt, entschuldige. Ja, das ist das, was ich meine. Ich habe einen anderen Kritikpunkt als ihr beide, glaube ich. Und das ist das, was mich am meisten sozusagen gestört hat dabei. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kann dir nur sagen, Kinder hat's nicht unterhalten. Ich hatte vor mir 30 Schulkinder. Oha, und das kann man richtig. Das war ein großer Lacher, als da eine ganze Schulklasse reinkam. Hier ist mein Kindergeburtstag, glaube ich. Und die waren alle in diesem schwierigen Alter zwischen, wir finden es eigentlich noch richtig cool, aber wir dürfen es nicht zugeben. Mhm. Aber der Film war überhaupt nichts für die. So, ich glaube, die haben alle geschlafen nach einer halben Stunde oder so. Aber kinderhaften Effekte, ich fand's nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich das aber auch die ganze Zeit als Zeitgeist gesehen habe. Auch, dass sich dann so eine vor Farben übersprudelnde böse Welt vorgestellt wird. Und dieser unfassbar, und das fand ich cool, der war schlecht animiert, aber ich fand's cool, wie sich die Visage von dem immer wieder so verändert hat. Mir hat das genug gegeben, so, weil ich eben, und da sind wir wieder in dem, wie seid ihr rangegangen, wie bin ich da rangegangen? Ich ich habe das halt alles ein bisschen auf einer anderen, von einem anderen Blickwinkel aus gesehen. Für mich war das Zeitgeist, ein paar Pointen, nicht der beste Marvel-Film der Welt. Kein Fall. So. Habt ihr so, 2D also, oder in 3D gesehen? 2D, um Himmels Willen. 3D hätte ich gebrochen. Also ich habe ihn in 3D gesehen. Hast du gebrochen? Ich habe ihn auch in 3D gesehen und ich habe nicht gebrochen. Juhu. Ich finde das 3D war gut. Gehört mit zu den besseren 3D-Sachen, die ich so gesehen habe. Hat gut gepasst, also gerade bei den Effekten und mit diesen Dimensionstoren und auch gerade ganz zum Schluss diese ganze die ganze Schlussszene mit den Donner, Gurgel, Demir, Gorgon, was auch immer. Das ist halt auch das Problem, dass du diese Namen nicht merken kannst von diesen Leuten, ne, von diesen Antagonisten. Das ist eigentlich auch, es weiß eigentlich auch, wie schwach das eigentlich ist oder dass es irgendwie zu abgefahren sein soll, klingen soll oder ich weiß es nicht, bleibt halt nicht hängen im Kopf. Da sah schon gut aus. Also mir ging es so bei den Effekten generell so, dass es gab Effekte, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und es gab aber welche, die sahen einfach furchtbar schlecht aus. Und im Verhältnis zu dem des Rest des Filmes. Also das war so unausgeglichen. Und du hast halt immer diesen Bereich, dass das Ganze einfach nur noch so ein einziges irgendwie CGI-Gewabe ist. Und irgendwann fällt es dir einfach auf, dass es eigentlich nur noch CGI ist. Vom Greenscreen. Und dann hört es halt meistens dann irgendwie auf, dann noch gut auszusehen. Eine Frage hätte ich noch mal so zum, ja, wie soll ich sagen, zu einer Wahrnehmung von euch. Und zwar gibt's ja diesen, ich habe jetzt die Wikipedia-Seite aufgerufen, weil ich einfach mir diese Namen auch nicht merken kann. Das Problem ist, der hat auch als Schauspieler einen so komplizierten Namen, dass ich mich nicht traue, ihn auszusprechen. Meister Mordo. Ja. 12 Years a Slave. Genau. Beste, und jetzt nochmal versuchen, Ifjor oder so ähnlich. Ifjor. Genau. Nee. Nicht? Der nee. Hat... Was? Nee. Es geht um den Namen. Rede weiter, Jürgen. Entschuldige. Okay. Als ich den das erste Mal dort sehe und er ihn rettet und er so ein bisschen diesen Buddy sozusagen von ihm spielt oder er zu einem wird, habe ich auf Anhieb das Gefühl gehabt, irgendwas ist doch mit diesem Typen nicht richtig. Mhm. Und das ist ja dann am Ende auch so, wobei ich noch nicht genau weiß, worauf das hinauslaufen soll, aber das lassen sie ja auch bewusst offen. Ist euch das auch so gegangen? Ich fand ihn auch ein bisschen blass. So, es wirkt irgendwie so pun not intended. Da wir von einem dunkelhäutigen Darsteller sprechen. Nein, also die Rolle war einfach ein bisschen, es ist einfach so, dass man er war so, Dr. Strange hat quasi so gefühlt dann zwei Mentoren gehabt, so, einmal halt Tilda, wo ich auch da schon wieder den Namen vergessen habe von ihrer Rolle. Die Älteste. Die heißt Älteste, einfach, hieß sie eigentlich nur die Älteste? Kann sein. Ja. Nee, die hatte einen Namen, aber mein Gott, ja. Was auch immer. Mindestens bei Wikipedia steht nur die Älteste. Die Älteste, na gut. Also. Wiki hat aufgegeben. Ja. Also einer sie als Mentor und dann wie er noch nebenbei und keine Ahnung. Ich habe dann zwischendurch immer so Yoda-Momente irgendwie gehabt beim Film gucken. So von den Rollen her, weil er dann teilweise immer, wenn Dr. Strange schon total ungläubig war und als nicht wahrhaben wollte, hat das irgendwie an Luke irgendwie erinnert, auf Dagobah irgendwie, der sagte, nein, ich krieg dieses Schiff da nicht aus dem Sumpf heraus, weil ich bin nicht stark genug und das ist zu schwer. Und weiß halt nicht. Ja, man natürlich auch sagen muss, dass... Das ist ja in der Natur der Sache, finde ich, ja. Also, ja, man natürlich auch sagen muss, dass natürlich irgendwie Dr. Strange ist in der Fall ja älter als Star Wars. Im Fall hat dann Lucas dann bei Marvel geklaut, man weiß es nicht. Wahrscheinlich, aber, ja. Aber trotzdem, das sind solche Gedanken, die ich da einfach da gehabt habe. Was ich merkwürdig fand, war dann bei der, was du ja eben angedeutet hast, bei dieser Zwischen-Mid-Credits-Szene, wie er dann den Youngborn, wie der heißt, irgendwie aufgesucht hat. Also bei denen ja Dr. Strange von Nepal erfahren hat. Ja. Dass er eben quasi die Magie, in Anführungszeichen, irgendwie geklaut hat. Aber wurde vorher nicht gesagt, so, ja, Magie kann jeder lernen, man muss einfach nur dieses dritte Auge da öffnen und dann passt das schon. Und auf einmal klaut er ihm irgendwie die Magie? Widerspricht er sich irgendwie in irgendeiner Form? Was ist da los? Was soll das? Moment. Von welcher Mid-Credit-Szene sprecht ihr da jetzt gerade? Es gab zwei Szenen nach Filmende. Eine ganz am Schluss eine mittendrin. Ganz am Schluss war die Szene mit Dr. Strange und Thor. Nee, wir hatten nur Dr. Strange und Thor. Ach was. Ich habe Deutsch gucken geguckt und auch bewusst Deutsch geguckt. Ein gängiges Thema bei uns. Ich hatte gar keine Chance, den auf Englisch zu sehen, ich bin ehrlich. Nur Thor. Hattest du nichts anderes. Und du, Jürgen? Also ich habe es auf Deutsch geguckt, aber ich habe beide natürlich gesehen. Deswegen habe ich ja das jetzt angesprochen, weil diese Szene mich so, bestätigt hat. Ich hatte die ganze Zeit in dem Film immer so dieses, irgendwie ist dieser Typ mir nicht ganz geheuer. So, ohne genau natürlich zu sagen, was jetzt mit ihm stimmt. Aber der, können wir jetzt sagen, der tötet ihn ja, ne? Können wir mir das einfach mal kurz also erzählen? Also der Mordo, man sieht eine Szene von Mordo, wie er halt den, ich weiß nicht, Youngborn, wie auch immer der jetzt heißt. Ach so, dieser Pangborn heißt er. Pangborn, genau. Den sucht er quasi. Das ist der Typ, der eigentlich, von dem ich sehe, dass er komplett irgendwie gelähmt ist und den dann Dr. Strange findet und der ihm sagt, ja, du musst halt wieder nach Nepal gehen, aber mach dich darauf gefasst, dass du alles das vergessen musst, was du bisher machst. Ja. Und wenn du da warst, dann hast du, gibt's keinen Weg mehr zurück. Und man sieht halt, wie Mordo ihn aufsucht und ihm quasi sagt so, ja, irgendwie, es gibt so viele Zauberer, die ganzen Zauberer müssen alle weg. Und dann sieht man, wie ihn so quasi eine Geste in seine Richtung macht und ihm irgendwie irgendwas Leuchtendes da rausnimmt. Und er bricht dann zusammen und man sieht einfach, dass er all diese ganzen Lebenserscheinungen, all das, was er vorher hatte, was er mit der Magie überwunden hat, dass all das eben quasi, dass die wieder da sind. So. Genau. Er das nimmt ihm sozusagen seine Fähigkeit. Genau. Also Eofor, ich kann den Namen des Schauspielers auch nicht aussprechen. Ja. Der geht zu dem in New York und nimmt ihm die Magie weg. Genau. Und vorher hieß es ja in der Serie, naja, also Magie kann grundsätzlich jeder lernen, man muss einfach nur das dritte Auge da öffnen. Aha. Okay. Und dann frage ich mich halt so, ja, was hat er ihm denn da weggenommen? Aber wieso ist denn auf einmal all das, was... Sein Astralkörper. Sein Astralkörper, ja, vielleicht. Ich wollte nur das Wort nochmal sagen. Ja. das fand okay, ich das... eine sehr, sehr schöne Szene. Dieser Kampf da im Krankenhaus, quasi mit seiner Astralprojektion von Strange und dem Lakaien da von Mads Mikkelsen. Das war es, während halt, wie sie nebenbei an ihm rumgedoktert hat. Also zusammengepflegt hat. das sah ziemlich cool aus. Das war so eine Szene, da dachte ich so, ja, das ist irgendwie, was ich, ob ihr The Frighteners mal gesehen habt, mit Michael J. Fox und Peter Jackson. Da gibt's ähnliche Szenen, so mit so Kämpfen. In dem Fall ist es halt als Geisterform und das ist quasi das Ganze nochmal modernisiert und sogar noch ein bisschen besser gemacht. Ja, fand ich auch nicht schlecht. Ich muss aber sagen, sie, deren Namen ich in echt jetzt auch schon wieder vergessen habe, wer war sie noch gleich? Rachel McAdams. Ja. Ach ja, es war Rachel McAdams, das arme Seelchen. Ja. Die Rolle, mein Gott, ja, es sind die 60er, aber gebt der Frau ein bisschen mehr als ich will, dass du mit mir zusammen bist. Ich will nicht mit dir zusammen sein, ich hasse dich voll. Ah, da bist du wieder. Okay, hi, schön, dich zu sehen. Ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Es ist mir völlig egal, dass es hier gerade richtig komisch ist mit dir, aber yeah. Mhm. Also wenigstens darf sie einen Beruf ausüben. Das ist ein Pluspunkt. Aber ich fand sie wahnsinnig flach. Also, ja. Die Rolle gibt nicht viel her, das muss man schon sagen. Also, ist halt tatsächlich so eine Nebenrolle, sage ich jetzt mal so, ne? Also das, was in dem Wort Nebenrolle steckt, ist halt tatsächlich hier maximal erfüllt. Sieht halt gut aus, ist sympathisch, erfüllt ihren Zweck so etwas. Und er muss ja trotzdem ihr sagen, was sie zu tun hat. Weil sie hat es ja erstmal falsch gemacht. Ja. Ja. Ja, das sind so diese kleinen Spielereien, bei denen man sich immer denkt, stimmt, ist ja auch eine Frau, die kann ja auch gar nichts. Genau. Nur die Älteste kann was. Aber ist ja auch Tilda. Ist auch Till da, also ging ja, ja auch gar nicht. Ich habe auch das Böse zur Hilfe, also. Richtig. Aber auch richtig. Das ist nicht, auch da wieder so, dann ist sie tot so und was jetzt genau dahinter steckte, was ihre Motivation war, was alles da genau passiert ist, so, es wird ja, dafür muss es ja auch einen Anlass geben, halt, all das bleibt halt auch irgendwie halt offen. Spoilers! Ja, ich komme doch noch was, dass ein paar Sachen ja, einfach, natürlich kommt noch was, aber trotzdem. Offen gelassen haben, weil sie eben irgendwie noch einen zweiten Teil da rauspressen wollen. Ich bin auch nicht unbedingt so begeistert davon, dass es dann einen zweiten Teil geben wird, möglicherweise. Steht weil, schon fest. Steht schon fest, ah, okay. Ja, also, da müssen sie dann aber echt mal einen raushauen, sagen wir mal so, damit das funktioniert. Total easy. Das wird gar kein Problem sein. Okay. ernsthaft. Weil Dr. Strange, wenn wir alle ganz viel Glück haben, weil wir ja eigentlich nichts gegen die Figur Dr. Strange haben, oder? Also man kann... Wow, Jürgen, was tust du? Die Mikrofonexplosion wurde Ihnen präsentiert von Jürgen. Wir haben nichts gegen die Figur Dr. Strange, oder? Nein. An sich ist der Charakter unterhaltsam. Das haben wir jetzt herausgefunden. Wir haben jetzt im besten Fall das Glück, dass der so eine graue Eminenz in Manhattan wird. Dass der also in New York den mit seinem Harry Potter-Gedöns den Avengers halt zu Hilfe kommt, wann immer die ein bisschen Harry Potter-Gedöns brauchen. Und dann, wenn es den zweiten Doctor Strange-Film gibt, ist der so viel mit denen unterwegs gewesen, dass es eigentlich mehr ein Avengers-Film wird und Doctor Strange dann die große Weisheit ist und der sich wahrscheinlich kriegt der dann die ganzen, der wird der dritte Typ im Labor quasi sein. Neben Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. Ja, wobei ich ja glaube ich, Robert Downey Jr. auch wo angekündigt hat, dass er eigentlich weniger Tony Stark machen möchte oder gar nicht mehr machen möchte, meine ich gelesen zu haben. Und ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt da auch irgendwie so Vergleiche zwischen der Doctor Strange-Rolle und Iron Man und klingt momentan könnte es durchaus sein, ein bisschen plausibel sein, dass der so ein bisschen, die sind halt ähnlich angelegt von Arroganz und vom Humor, von der Flapsigkeit, dass das ersetzt werden soll. Und das klingt ja auch so nach dieser Post-Credit-Szene mit Thor so, als würde offenbar dann Doctor Strange im nächsten Thor-Film mit auftauchen. Ich weiß es halt nicht. Und ich Loki! Das, ich habe soweit auch nicht viel gelesen, aber Thor 3, da soll auch nächstes Jahr ins Kino kommen. Da ist, glaube ich, auch schon abgedreht. Ich weiß es nicht. Also, Die drehen jetzt gerade. Also das klingt ja so nach einer Kooperation. Und das ist ja, man hat es ja schon bei Captain America gesehen. Der dritte Captain America war ja auch schon quasi Avengers 2, oder 3 in dem Fall schon, oder 3 oder 2,5 oder wie auch immer. Und ja. Das passt dann schon. Ich glaube, da werden immer die Übergänge so ein bisschen fließend werden, zumal das Avenger-Team sich ja auch irgendwie neu zusammensetzen wird. Das hat man ja schon erkennen können am Ende des, also sowohl des letzten Avenger-Films als auch auf dem, was aus Captain America irgendwie halt geworden ist im dritten Teil. Und naja, gut, ist ja auch in den Comics so, dass sich da Veränderungen, wie soll ich sagen, abzeichnen. Finde ich in Ordnung. Ja. Also mich kriegen die dann damit. Wenn die da jetzt so ein, wir müssen natürlich gucken, dass es da nicht nur so ein Sarkasmus-Battle wird irgendwie, aber gut, wenn es dann bedeutet, dass Tony Stark sowieso ein bisschen weiter raus ist, dann Dr. Strange. Ja, meine Stories, die sie verfilmen können, gibt's ja genug. Also ich meine, sind ja genug Comics erschienen, die man nutzen kann, um was draus zu machen, sage ich jetzt mal so. Ja, wir wissen ja schon, es ist ja geht ja um die ganzen Infinity Stones und der nächste Avenger-Film wird sich ja dann auch da irgendwie um Thanos und diesen Handschuh mit den Infinity Stones irgendwie drehen. Es gibt ja einmal den Also der eine ist ja der wie heißt das Ding, der Tesseract, denn das Ding im Lukis Stab. Dann hast du halt auch diesen Stein, der bei Dr. Strange da in diesem Amulett drin ist, was er halt für die Zeitreise benutzt hat. Und gab es nicht auch schon einen vierten? Das wollte ich nämlich ehrlich gesagt nochmal ganz blöd fragen, weil ich mich da gestern gefragt habe, wo sind die eigentlich alle gerade? Was war das denn für eine skurrile Sache mit Benicio del Toro? Der ist ja irgendwie The Collector oder sowas. Ja. Der vierte ist der Leader, ne, aus Guardians of the Galaxy. Ja, genau. Richtig, genau. Genau. Und Ja, aber ich stecke dann auch so sehr nicht im Marvel drin. Also das ist einfach alles das Dinge, die ich mir jetzt angelesen habe, über, weil sich das halt darum dreht im Rahmen dieser ganzen Filme. Und naja, und das Interessante ist natürlich das Thema so, es gibt das Zeitreise ja offenbar in irgendeiner Form. So, und auch da wieder kann man sich fragen, so, warum ist er jetzt nicht so weit zurückgereist, dass er verhindert, dass irgendwie das alles geklaut wird? Und das sind so die typischen Zeitreise-Geschichten, wo man sich fragt, warum habt ihr es nicht so gemacht, warum habt ihr es nicht so gemacht, warum habt ihr es nicht so gemacht? Und weil wir alle lebenslang dafür büßen werden, wenn wir es benutzen, wie auch immer das aussieht. Ja, keine Ahnung, weil wir sonst keinen Film hätten. Also wenn wir den ganzen Film ad absurdum führen, das ist genauso bescheuert wie It Was Just a Dream. Also, ja. und das ist halt auch immer so ein bisschen so, ja, ich weiß halt nicht. Ja, mich hätte wenigstens noch so ein Indiz gefreut, was wirklich alles in Popo geht, wenn er das benutzt. Ja. Also irgendwie so einen kleinen Hinweis hätte ich gerne gehabt, weil so war es nicht wirklich gefährlich irgendwie, dass er das dann macht. Es hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Schwere bekommen, wenn man gewusst hätte, dafür opfert er jetzt XY, ja, dass er jetzt das zurückdreht. Ja, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen können, aber was soll's? Also Popcorn-Kino, ne? Genau, ja. Das war so letztlich auch mein Eindruck von dem Film. Also Popcorn-mäßig hat er mich gut unterhalten. Ich habe Spaß gehabt für knapp 2 Stunden und damit ist das okay für mich. Ja. Eine Frage noch? Ja. Entschuldigung. Ja. Nee. Eine ganz plumpe Frage. Diese Dimension, die wir da jetzt hatten, ist das gleiche wie bei Thor? Weil Thor hat diese Spiegeldimension und sowas alles nicht. Aber der geht durch verschiedene Dimensionen. Das ist, glaube ich, bei Marvel ist es, glaube ich, genauso wie bei DC, dass es halt mehrere Paralleluniversen gibt. Und also ich bin mir gar nicht, ich muss gucken, ich habe jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Bei DC ist es so, es gibt halt verschiedene Paralleluniversen. Es gibt also Earth 1, Earth 2 und so weiter und so fort. Ich meine, dass es bei Marvel halt ähnlich ist. Also dass es da einfach oder dass es da einfach nur mehrere Universen gibt und in die man halt dann reinreisen kann mit entsprechenden Fähigkeiten. Also ist es, entschuldige? Ja, um jetzt bei dem Film zu bleiben, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das gleiche ist, sondern das sind schon 2 verschiedene Sachen gewesen. Und am Ende sitzen sie ja da und Dr. Strange tut sich eben so als der Wächter der Welt auf und sagt, ja, wenn ihr jetzt hier durch verschiedene Dimensionen reist, dann müsst ihr bitte erst bei mir Bescheid sagen, so ungefähr. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das sozusagen eine Dimension ist, aus der oder in die auch Thor reisen kann über sein, wie heißt das Ding noch? Über die Brücke ja, also von Asgard. Diese Brücke da, genau, Asgard? Richtig. Okay, so. Ja. Also ich glaube, Heuberg. Heuberg. aber dafür bin ich auch nicht genug in dieser Marvel-Materie drin, da bin ich bei Tim. Und es ist jetzt am Ende für mich auch nicht so wichtig, das werden wir ja sehen. So den Standpunkt halte ich, habe ich da. Ja, aber das ist wieder so ein Punkt, den ich dann gerne erklärt hätte. Da sage ich dann einen Hinweis irgendwie und da reicht mir eine fadenscheinige Erklärung, ja, okay, dass das die parallelen Universen sind, durch die Doctor Strange gehen kann, während Thor wirklich nur Strecke gut macht oder so. Ne? Also so irgendwas möchte ich dann da gerne wissen. Genauso, okay. Die Frage ist irgendwie, wie hat er Thor jetzt zu sich her zitiert und hat gesagt so, böser, schlimmer Bube, komm mal her, jetzt musst du dir jetzt hier von Onkel Dr. Strange was anhören, so, und Thor als Gott sitzt da Thor und sagt ja und amen, oder, also, wenn man diese Szene mal ein bisschen einfach mal näher versucht zu analysieren, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Wirkt es ein bisschen so wie der Schuldirektor, der halt einen Schüler zu sich zitiert und sagt irgendwie so, du, ne? Ihr versteckt hier irgendwo Loki und wir wissen ja nichts davon, was ist denn da los? Ich glaube, dass es genau die neue Rolle ist von Doctor Strange. Das ist genau das. Wie Schuldirektor trifft das dann ganz gut, weil die Avengers sind ja alle ein bisschen Panne, ne? Also darüber müssen wir ja nicht reden, dass die alle einen kleinen Knall haben. Und wenn dann da einer drüber sitzt und sagt, was soll die Scheiße denn jetzt, Thor? Warum bringst du Loki auf diese Welt? Dann kann man sich schon vorstellen, dass dann selbst Thor sagt, ja, Harry Potter, Fuzzi, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Kannst du mal ein bisschen zaubern? Ja. Und hier ist Loki. Ja. Okay, hier aber ist Loki. Sollte er ehrlich sagen, Alter, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Du kommst ja aus dem Nichts und erzählst mir was? Das ist die Macht des Bieres gewesen. Das war nicht ein wirklich guten Gag, wie er sagt. Tee, ich trinke keinen Tee. Ah ja, ja, das stimmt, das mit dem der auffüllende Bierglas, das Bierhumpen, das war schon schön. Ja. Ja, also lassen wir uns überraschen, was die daraus zusammenbasteln, irgendwie in den nächsten, keine Ahnung, 2-3 Jahren, schätze ich. Und haben wir wieder ein bisschen Popcorn-Kino. Ich bin grundsätzlich aufgeschlossen, was das angeht. Ich auch. Ebenso. Gut, darf ich denn noch einmal kurz vom Thema ablenken? Auf jeden Oder Fall. Sagt ihr keinen Bock mehr? Nein. Ich habe gerade was Schockierendes gelesen. Nicht jetzt gerade während der Sendung, ich habe euch fleißig zugehört. Nein, es geht um die X-Men. Schlechte Nachrichten. X-Men. Ja. Es sollen kompletten, oder haben wir da schon angefangen drüber zu reden mal, dass es komplett neu aufgezogen werden soll? Ein kompletter Reboot der X-Men. Ach du Schande. Haha, ja. Ja, das ist dann das tote Pferd irgendwie, oder das fast tote Pferd auch noch weiterzureiten. Nee, das tote Pferd reitet jetzt raus, weil nämlich Hugh Jackman sagt, es geht nicht. Ja, mehr. Was ja auch okay und auch richtig ist. Genau, aber ohne Wolverine kriegen die das halt nicht zusammen. Ja. Als erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, dass die es ein bisschen vermasselt haben, die Verträge mit James McAvoy und Michael Fassbender irgendwie ans Laufen zu kriegen. Ja. So dass da keine Verträge mehr sind. So dass die jetzt sowieso, wenn die nach Logan noch was machen wollen, das heißt, dann müsste es aber im Prinzip schon produziert werden, wenn sie jetzt in dem Jahresrhythmus bleiben wollten. Mhm. Da ist jetzt nichts mehr. Und deswegen steht jetzt gerade die heißesten Insider-News aus Hollywood zur Debatte, dass das, wenn es weitergemacht wird, völlig neu gemacht wird. Okay. Tja, da muss man jetzt erstmal... Muss man erstmal wissen, wer soll das denn spielen? Alles neu, krass. Mhm. Dann müssen sie ja auch alles nochmal neu erzählen, oder wie stellen sie sich das vor? Das ist die Frage, ne? Also ich glaube, du kannst Wolverine nicht mehr neu besetzen, du kannst Wolverine nicht mehr komplett neu einsetzen, vielmehr. Du kannst Xavier ist jetzt schon der Bruch gewesen zum Jungen, weil der Alte zu alt wurde. Ja. Genauso Magneto. Sie haben das ja im Prinzip schon gemacht und sind jetzt halt die Opfer ihres eigenen Erfolgs. Dass sie sich da leider ein paar zugefragte Typen für genommen haben. Ja. Ja, aber vor allem, aber wenn sie eigentlich Aufmerksamkeit oder aufmerksam verfolgt haben, was Leute so denken, müsste ihnen eigentlich auch aufgefallen sein, dass so der letzte Wolverine keine guten Kritiken bekommen hat, also auch nicht vom Zielpublikum, dass jetzt X-Men Apocalypse keine guten Kritiken bekommen hat, auch nicht vom Publikum, weil da... Auch nicht von Nachos und Popcorn. Ja, auch von uns nicht. dass man sich dann überlegen sollte, ob das so sinnvoll ist, irgendwie jetzt sofort schon drüber nachzudenken, das nochmal neu aufleben zu lassen und einfach das nur um das auszunutzen, dass aktuell noch, weil ich das auch den Eindruck habe, dass es auf einem absteigenden Ast ist, irgendwie diese Actionfilme funktionieren. Ah, ich glaube, die funktionieren immer. Ich glaube das auch. Ich bin da bei dir, Laura. Du hast halt immer gut gegen böse funktioniert. Zieh die bunt an, es funktioniert noch besser. Stell die Welt in Frage. Ja, es funktioniert für Laura immer. Und ich finde, die X-Men sind so großartig. Das Grundmotiv der Mutanten ist so vielschichtig und so detailliert, was man daraus alleine machen kann. Wo selbst die X-Men rein, und es gibt jetzt, was sind es, 9 Filme oder sowas insgesamt? Wir haben 3 erste, 3 zweite plus die Wolverine-Filme. sind wir langsam bei 8, 9 Filme oder so. Ja. Selbst da haben die in dieser ganzen Thematik nur an der Oberfläche gekratzt. Alleine das gesellschaftliche Grundproblem, normale Menschen gegen Mutanten. Das gerade in so Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ist es so wichtig, über sowas nachzudenken und was da hintersteckt oder hinterstecken könnte. Und dafür musst du nicht mal die Xavier School vergiftet Kids irgendwie zeigen. Da musst du eigentlich nur auf Mutanten gehen, auf das Thema. Und dann kannst du die X-Men weiterführen. Oder du machst es über Deadpool. Das wäre vielleicht das Einfachste. Also das Universum von dort neu aufzubauen sozusagen. Ja, die sind ja da drin. Also Deadpool ist ja so dieser Schmelztiegel zwischen Avengers und X-Men irgendwie, weil wir das Luftschiff der Avengers gesehen haben und die X-Men. Dann nimmst du die drei Piepelchens, die da drin waren, und gehst von da aus wieder in die Mutanten. Problem gelöst, okay. Ja. Laura hat einen Plan. Laura, die ist in Hollywood. Ja. Hollywood. Das war das letzte Mal Nachos und Popcorn mit mir. Ich habe einen neuen Job. Was haltet ihr denn von dem Logan-Trailer? Also wie... Ich bin nur hin und her gerissen. Ich finde es interessant, was sie da machen wollen. Wie das funktioniert, ist abzuwarten. Wie so oft. Es ist halt spannend, Logan halt, ne, als alten, abgehalfterten Mann zu sehen. Es ist genauso wie Professor Xavier da als alten, abgehalfterten Mann zu sehen. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist irgendwie, muss halt gucken, wann das dann spielt, weil wir erinnern uns an Days of Future Past, war das ja, glaube ich, diese Zeitreisegeschichte irgendwie. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn man einmal angefangen mit irgendwelchen Zeitreisen gedönst, dann widerspricht man sich sehr schnell, sehr stark. Und das war ja auch schon teilweise in Apocalypse zu sehen, dass es da ja auch schon leichte Widersprüche gegeben hat zuvor. Okay. Und das kann es eigentlich nicht besser machen. So, und da hätten sie vielleicht gar nicht erst mit der Zeitreise gedöns anfangen sollen, sondern das anders aufziehen, um das zu erzählen, was sie da erzählen wollten. Könnt ihr mir kurz erzählen, worum es in Logan gehen soll? Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ach so, okay. Ja, also genau weiß ich das auch nicht. Ich nehme das so wahr, es gibt irgendein Mädchen, das ähnliche Eigenschaften, Fähigkeiten hat wie Logan. Und die wird halt irgendwie bedroht, verfolgt, keine Ahnung. Und er soll halt auf sie aufpassen und will aber zuerst irgendwie nicht. Und hadert so ein bisschen mit sich selbst, so nehme ich das wahr. Ja. Und ja, und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt aber auch nur ein Trailer, also keine Ahnung. Das ist ja das, was ich meine. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ich finde aber gerade das gerade mal gut, weil das erstmal nur ein Teaser-Trailer eigentlich auch ist. Ja, und richtig. Und nicht zu viel zeigt, weil das ist ja immer so die Krux, wenn man dann, ne, den WLAN-Witz schon im Trailer sieht und wir, und das ist im Kino einfach nicht witzig. Und was hast du denn da halt auch? Und ich weiß nicht, ich habe die Vermutung, es gibt so eine Story-Arc von Marvel, die heißt irgendwie Old Man Logan. Die soll aber auch sehr, sehr gut sein. Ich habe keine Ahnung, ich kenn's nicht. Aber es klingt so ein bisschen danach, würde ich vermuten, dass sie da das ein bisschen aufgegriffen haben. Halt, wie gesagt, Logan als wirklich alter Mann. So, und halt auch, wie gesagt, erwähnt, halt bei Professor Xavier kommt er dann vor, ist er auch uralt, liegt wohl auch im Sterben, hat, glaube ich, Alzheimer oder sowas? Keine Ahnung. Also, wenn es mal etwas gibt, was Xavier nicht bekommen sollte, dann... Also zumindest ist er, geht es irgendwie darum, man sieht auch ein paar Ausschnitte in diesem Trailer, irgendwie von diesem, wie heißt das Ding, Cerebrum da? Cerebro. Ja. Wie auch immer, das dann auch sehr, sehr, sehr zerfallen halt auch aussieht und also Xavier liegt halt auch im Sterben und Grundtenor ist schon so aus, wie die Zeit der Mutanten geht halt irgendwie zu Ende, so kommt das ein bisschen rüber. Wir müssen uns überraschen lassen. Ich bin auch noch nicht sicher, was das werden soll. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis, weiß ich gar nicht genau, haben Sie das Startdatum eigentlich genannt? Ich habe keine 21.3. Ah, okay. Ich meinte, ich hab das bisher gar nicht wahrgenommen. Ja, Also das war jetzt für mich nochmal so eine Frage, die ich an euch hatte. Und dann gab es ja noch einen Trailer von Guardians of the Galaxy Teil 2. Ja, Laura macht. Laura freut sich. Das war das. War super. Habe ich den gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Mir lief halt im Vorspann sozusagen, ja. Ja, nee, im Vorspann habe ich gesehen nochmal den Trailer von Arrival, Film, auf den ich nach wie vor sehr, sehr freue, sehr, sehr gespannt bin. Ja. Müsste das eigentlich was für Laura sein, Science-Fiction-Gedöns? Ich habe aber nur das Plakat bis jetzt gesehen, ich habe keinen Trailer gesehen. Ich finde den Trailer sehr, sehr vielversprechend. Ich habe einen Trailer gesehen für irgendwas, was ich vergessen habe. Und ich habe einen Trailer gesehen für den zweiten oder den neueren von Rogue One. Und ja, ich hatte knallharte Nippel, als ich den gesehen habe. Ja, der war geil. So viel Sex auf einmal. Ja. Das ist Star Wars. Ja, ich will ja nicht doof sein, aber sogar mich hat der gekriegt, obwohl ich so gegen diesen Rückgriff bin in der Geschichte. Ja, das ist das, was ich so erstaunlich tatsächlich finde, dass das ja quasi eine, wie soll ich sagen, eine außerhalb der Story-Geschichte ist, die so, und wo man eigentlich normalerweise es ablehnen müsste, weil es so dieses, ja, jetzt noch das letzte Geld da rauspressen irgendwie aus diesem ganzen Ding, aber sie haben das wirklich, also es sieht wirklich so unfassbar gut aus. Ich finde es auch Charaktere, die sind top besetzt, die Leute gefallen mir. Boah, ich bin wirklich maximal erregt, wenn ich an diesen Film denke. Entschuldigung. Ja. Wohlschmecken. Also, ja. Ein tolles, er kommt zu Weihnachten, ne? Irgendwie um, was ist, 20. oder so? Irgendwie so, ja. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf, ja. Ja, ja, doch. Ich finde es auch gut. Ich hoffe, dass die es in dem Film nicht zu viel so Running Gags irgendwie oder so Verweise haben, wo dann alle ho-ho-ho-ho-ho sagen. Sowas finde ich dann nicht gut. Ich hoffe, sie lassen der Geschichte auch ihre eigene Geschichte. Ja, es ist halt ein schmaler Grat, wie zwischen irgendwie zu viele Referenzen. Es wird natürlich Referenzen geben, das muss sein, aber das halt ein bisschen im moderaten Rahmen zu machen und vor allen Dingen ganz wichtig, dass man das Ganze nicht demystifiziert. So komplett. Oder halt Widersprüche schafft. Was ja irgendwie George Lucas ganz grandios geschafft hat mit seinen. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Verantwortlichen, die dahinter stecken, wirklich sehr viel Liebe sozusagen darin investiert haben. Was ja zuerst einmal so die Zweifel war, Lucas verkauft es, Disney kauft es, wo du dann schon dachtest, so, boah, das könnte ja echt übel werden. Und dann hieß es ja damals irgendwie, ja, wir wollen 3 Filme drehen und 3, wie soll ich sagen, Zwischenfilme sozusagen. Ich weiß nicht, ob der Plan immer noch besteht, aber es scheint ja so. Das ist ja so, wo man erstmal denkt, so, oh nee, was soll denn das? Aber ich muss eben sagen, jetzt mit dem Abrams, und es ist ja immer nicht nur einer, sondern noch andere Leute, das hat mich schon ziemlich gepackt mit dem 7. Teil jetzt. Und das, was ich bisher von Rogue One gesehen habe, ist wirklich fantastisch. Ja. Ja. Und auch da wieder Mads Mikkelsen dabei. Ja, stimmt. Dänische Nächte. Ja. Dänische Space Western. Guck ich mir an. Ja. Ja. Sind wir sehr gespannt drauf, also ich zumindest. Und Arrival, ich weiß gar nicht, kommt der dieses Jahr noch? Ich meine ja. Okay, dann habe ich. Worum geht's denn da genau? Ihr müsst mir das heute alles erzählen, tut mir leid. In Arrival geht's darum. Die Erde. Wie bitte? Außerirdische besuchen die Erde. Ja, also es gibt so so Sphären, die an verschiedenen Orten der Erde irgendwie auftauchen. Unter anderem natürlich auch in irgendeinem Feld irgendwo in den USA. Das Ding ist irgendwie riesengroß. Und das ist Amy Adams, heißt sie, glaube ich, ja? Ja, das ist die andere. Ja. Ist halt eine große irgendwie große Linguistin, kennt sich mit Sprachen ganz gut aus. Und die wird halt quasi von der NASA akquiriert, um dort irgendwie rauszufinden, was die Aliens uns sagen wollen. Und dann, ja, geht sie halt mit so einem NASA-Team-Leuten halt rein in diese Sphäre, die da über der Erde schwebt. Und es gibt halt Kontakt mit Außerirdischen. Also so eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Prometheus und Contact. Ja, nee, Contact ist ja, geht ja noch in eine ganz andere Richtung. Ich habe ein bisschen an, ich habe es nicht zu Ende gelesen, muss ich sagen, aber ein bisschen an den Anfang von Rendezvous with Rama erinnert von, ich glaube, Arthur C. Clarke ist das, glaube ich, auch. Rendezvous with Rama ist ein Buch, in dem es darum geht, dass halt im Weltall also so ein großes Raumschiff gefunden wird und das dann da auch in dein Team reingeht und versucht rauszufinden, was sich mit diesem riesen Objekt Raumschiff auf sich hat. Und ist auch so ein Science-Fiction-Klassiker, wo auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, die Filmrechte bei Samuel L. Jackson liegen und wo auch schon Samuel L. Jackson? Ja, wo auch schon seit langem darüber irgendwie gesprochen wird, dass das zu verfilmen und das ging auch schon durch viele, viele Hände und dann stand es mal kurz davor, umgesetzt zu werden und dann irgendwie doch nicht. Das ist eines von diesen vielen Projekten, die so irgendwo im Entwicklungslimbus irgendwie schweben. Also ich habe eigentlich gesagt sofort an Unheimliche Begegnung der dritten Art gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein bisschen Prometheus definitiv auch, weil dieses Thema Sprachen und Übersetzung natürlich dann nochmal eine Rolle spielt. Auch von einer Frau besetzt und so. Aber hier scheint es sozusagen, wie soll ich, also in einem realistischeren Kontext irgendwie dargestellt zu sein. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus so und kommt bei mir so von dem, was ich jetzt in dem Trailer gesehen habe, so an, dass das sehr spannend auch sein kann. Gucke ich mir auf jeden Fall an, sagen wir so. Sieht halt mehr nach Science-Fiction-Drama als Science-Fiction-Action aus. Genau, es ist nicht mit 1000 Raumschiffen und man sieht auch keine Außerirdischen, zumindest nicht im Trailer. Wobei, man sieht so ein paar Schemen. Ist halt die Frage, wie das ganze Thema angegangen wird. Vielleicht sieht man ja auch im ganzen Film keine konkreten Außerirdischen oder was auch immer. Genau. Man weiß es halt nicht so. Wir wissen ja auch nicht, wie viele man im Trailer ja sieht, ob man nur was aus dem ersten Drittel sieht oder was auch immer. Sind ja auch schon viele Filme sind ja auch durch Trailer ja auch schon kaputt gespoilert worden. Ich sag nur Sixth Sense zum Beispiel. War da im Trailer drin, I See Dead People? Ja. Nein. Ja, das war wirklich? Im Trailer drin. Und das kommt nach einer Stunde im Film. Vorher ist es einfach nur ein komplett verstörter Junge. Und das I See Dead People, das ist im Trailer zu sehen. Och. Ja. Da hätte ich mich aber bedankt. Ja. Von daher. Ich würde nur sagen, ich habe jetzt den Trailer von Arrival zum dritten Mal gesehen und zum dritten Mal bin ich, denke ich so, ja, ich möchte über den gucken. Ja. Cool. Me too. Kurze Zwischenfrage, weil wir gerade eben wieder im Gedöns gelandet sind. Ja. Habt ihr das Dschungelbuch gesehen jetzt, das neue? Nein. Nee, leider nicht. Ich auch nicht. Er soll im Kino auch gerade in 3D außerordentlich gut ausgesehen haben, deswegen ärgert es mich ein bisschen, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Okay, gut, dann reden wir darüber, wenn wir alle den Film gesehen haben. Da wollte ich nämlich nur so einen Daumen hoch oder Daumen runter hören, weil ich glaube, der kann voll gegen die Wand fahren, der Film, und kann richtig gut sein. Okay. Ich habe bis jetzt viel Gutes gehört. Okay. Ich habe die CinemaSins, weiß nicht, ob ihr den CinemaSins-Kanal kennt, auf YouTube. Da habe ich halt die Folge zugesehen zu Jungle Book. Ist kein Maßstab für einen Film, weil natürlich genau darauf geachtet wird, was einem Film als nicht stimmt, um den runterzuziehen. Es gibt aber auch Filme, wo sie auch ganz klar auch sagen, wir reden ja auch über Filme und ziehen die runter, die wir eigentlich gut finden. Deswegen gibt es ja, seit neuestem Jahr gibt es ja auch Cinema Wins. So, um die andere Seite zu zeigen. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, der Film sieht sehr, sehr gut aus, aber ich habe auch den Eindruck, dass ich müsste den, glaube ich, nicht in der Gänze sehen. Ich glaube, der bringt mir nichts Neues zu diesem Thema, weil ich mag den Disney-Klassiker und ich brauche dazu einfach keine andere Fassung. Okay. Ist, glaube ich, ein visuelles Erlebnis, so würde ich es mal formulieren. Und deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil ich glaube, das wirkt halt im Kino ganz besonders gut, gerade wenn er dann in 3D ist. Was Neues erzählen können sie bestimmt nicht, würde ich mal sagen. Die Geschichte ist ja auch da. Also, diese Version, die wir alle lieben, wird nicht zu toppen sein, glaube ich. Aber ist eine neue Perspektive vielleicht darauf. Es ist total okay, von so einem Film ein Remake zu machen für die neue Generation. So, ja. Also das ist so ein der Film, wo ich denke, so bin ich jetzt nicht unbedingt böse drum. Weil es sieht ja auch schon, um ehrlich zu sein, antiquiert auch aus, die Disney-Version. Weil Disney in der Form ja auch keine Animation mehr macht. Ja. Ja. Aber für welches Alter wäre das denn dann jetzt? Es geht ja gar nicht so sehr um das Alter, meiner Meinung nach, sondern eben um die Generation. Also das heißt, die Leute, die, wie soll ich sagen, die jetzt mit dieser Version sozialisiert werden, möchte ich mal sagen, die werden eben sagen, ja, das ist meine Dschungelbuch-Version sozusagen. Aber ist halt ja, ich weiß nicht, wie kinderfreundlich der ist zum Beispiel. Ob der 12 ist oder ob den Kinder sehen dürfen, keine Ahnung. Seit Harry Potter gebe ich nichts mehr auf Altersbeschränkungen. Ja, siehst du, das meine ich ja damit. Also könnte sein, dass eben als Kind du halt heute auch noch Dschungelbuch guckst und sagst, oh, wie toll. Und dann sagst du ja, nee, Dschungelbuch ist halt Dschungelbuch von 1900, keine Ahnung, von wann ist denn der? Anfang der 70er, glaube ich. Anfang der 70er, genau, so. So, und dann bist du halt damit groß geworden, sozusagen. So funktioniert das ja mit Star Wars heute auch noch. Ja, nur komme ich dann da in so eine werkstreue Diskussion rein irgendwie, weil für mich das nicht das Dschungelbuch ist. Also für mich könnte dieser neue Dschungelbuchfilm, ohne ihn gesehen zu haben, nicht existieren ohne den ersten. Natürlich nicht. Ich muss dazu sagen, ich hab Kipling nie gelesen, also deswegen weiß ich auch nicht, wie original die Disney-Version an der Kipling-Geschichte dran ist. Nee, jetzt nur über die Filme gesprochen. Ah, okay. Würde es für mich immer, würde es den zweiten ohne diesen ersten in dem Sinne nicht geben. Das ist so dieses, aber wie gesagt, da sind wir in so einer Diskussion drin, wie wichtig ist ein Original für so eine weitererzählte Geschichte, selbst wenn es die gleiche Geschichte ist, die nochmal neu aufgelegt ist. Ich bin da so konservativ bei sowas. Wir sind ja auch in so einem kompletten Reboot-Phase drin. Es wird ja alles, von jedes Geschichte gibt es irgendwie einen Reboot von und wird neu erzählt oder versucht neu zu erzählen. Und das ist halt auch nicht immer gelungen, aber es ist aber auch immer, wenn man das halt immer an dem Original misst und wenn einem das Original gefällt, dann ist es natürlich auch schwierig, das halt auch objektiv zu sehen. Objektiv, ich bitte dich. Ja. den Anspruch habe ich nicht. Nee, aber das ist so ein Objektiv in Anführungszeichen. Man kann also, man geht da voreingenommen rein, weil man es halt immer vergleicht. So, das meine ich einfach damit. Ja. Oh, das ist halt schwierig. Wir können mal eine Folge machen. Original-Fälschung. Was funktioniert? Ja, eben. Was funktioniert besser? Gibt's Neuauflagen, die tatsächlich besser sind als das Original? Ich glaube, das Thema wäre ganz spannend. Ich habe mal vor Ewigkeiten, ich war ja auch mal an der Universität eingeschrieben und habe da im Rahmen meines Germanistik-Nebenfach-Eingeschrieben-Seins Filmseminare besucht und eins war auch über das Thema Remakes. War ganz interessant. Ist halt ewig her. Ist halt 20 Jahre her. Ich hatte auch eins zum Thema Gewalt im Film, das war auch sehr, sehr interessant. Also das Schöne war einfach, wir haben immer einen Film halt gesehen und dann einfach anschließend drüber halt gesprochen. Und wobei das bei den Remakes war es so, dass es halt dann da Gruppenarbeiten gab und die einzelnen Gruppen, die zusammengearbeitet haben, halt Originalfälschung, hätte ich fast gesagt, Original und Remake sich angucken sollten und dann vergleichen, gegenüberstellen und das so präsentieren. Waren spannende Sachen dabei. Ja, ich war ja mal am Lehrstuhl angestellt, für Religionswissenschaft, an der Freien Uni, und da haben wir den Jofix des Lehrstuhls auch 2 Semester in Folge zum Thema Film gemacht und haben das unter Motto Filme mit Filme. Die Professorin mochte halt Filme. Und deswegen haben wir nur Filme geguckt, ohne Sinn und Verstand. Tiere im Filmtitel und Farben im Filmtitel waren die beiden. Und wir haben völlig quer die unsinnigsten und besten Filme gesehen, ohne haben danach tatsächlich noch irgendein relevantes Thema daraus ziehen können. Ich hatte Cat People zum Beispiel. Ja. Original so. Oder das? Original, das original. Und das, ja, ich habe es irgendwie geschafft, dann danach noch einen 30-minütigen Vortrag da irgendwie rauszuziehen, den ich im Anschluss an den Film noch gehalten habe. Ich musste meinen Dozenten aber damit drohen, dass ich einen Test schreibe, weil die nicht irgendwie mitmachen wollten. naja, ich war ja auch die Kleine. Aber ja, also Film überhaupt, wenn man so ein oberes Thema irgendwie wählt. Das finde ich eine interessante Ausrichtung auch für den Podcast hier, dass wir vielleicht nicht mehr nur über Filme reden, sondern vielleicht auch über einzelne Szenen reden. So wie du sagst, Gewalt in Filmen. So, wie kann sie dargestellt werden? Was kann sie überhaupt bringen oder liefern? Oder bis hin zu wirklich abstrakten Themen wie Farben oder so. Ja. Dass wir vielleicht so einen Dreh noch, ach, die Zuhörer hören das immer noch alles, ne? Vielleicht sollten wir diese Diskussion im Anschluss machen. Ja. Aber so haben die einen Eindruck in so Denkweise. Prost! Prost! Also ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, ich auch. Jürgen? Ich habe auch alle mein Pulver verschossen für heute. Ja, haben wir Glück gehabt, dass Jürgen jetzt nicht noch eine halbe Stunde mit uns weiterreden wollte. Genau. Dann beenden wir das Ganze an dieser Stelle, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte seid und folgt uns auf Twitter unter @nachos_popcorn oder halt individuell unter @nurderjürgen, @nurdertim oder @laurareinkens. Das ist nicht mehr nur der Jürgen. Ich wollte es gerade sagen. Du bist ja gar nicht mehr nur der Jürgen. Ach, du bist ja der Spreehanseart. Verdammt. Ich bin ja, das ist das Alter. Ja. Also, vergesst den nur der Jürgen, der existiert nicht mehr. Nur der Jürgen ist tot, ist lebe der Spreehanseart. Genau. Aber ich bin trotzdem nur der Tim. Und Laura ist trotzdem mit Laura Reinkens. Und auf Wiederhören. Tschö. Tschüss.